Wir lesen ja schon eine ganze Weile im Hebräerbrief. Heute sind wir im 7. Kapitel angelangt und lesen die Verse 23 bis 28, wo es auch darum geht, dass wir erkennen, dass Jesus Christus für uns bittet vor dem himmlischen Vater, damit wir im Glaubensleben bleiben können in dieser Zeit und das Ziel der ewigen Herrlichkeit erreichen. Ich lese uns diese Verse und dann vielleicht noch mal eine kleine Vorerklärung. Auch sind es viele, die Priester wurden, weil der Tod keinen bleiben ließ. Dieser aber hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer und bittet für sie. Denn einen solchen hohen Priester mussten wir auch haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt und von den Sündern geschieden und höher ist als der Himmel. Er hat es nicht nötig, wie jene hohen Priester, täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volks. Denn das hat er ein für allemal getan, als er sich selbst opferte. Denn das Gesetz macht Menschen zu hohen Priestern, die Schwachheit an sich haben. Dies Wort des Eides aber, das erst nach dem Gesetz gesagt worden ist, setzt den Sohn ein, der ewig und vollkommen ist. Soweit Gottes Wort. Es geht ja hier in diesem Brief um die Beweisführung, dass es nur noch einen hohen Priester gibt, der nie mehr ersetzt werden muss und an den sich alle halten sollen. Wer noch zurückschaut und immer wieder im Gesetz leben möchte, kommt nicht in die Gnade, die durch den einen hohen Priester vermittelt worden ist. Wir lesen im Hebräerbrief immer wieder von dem Guten, aber auch von dem Besseren. Und wenn das Bessere da ist, dann kann das Gute beiseite gelegt werden. Wir haben gelesen, dass wo das Priestertum verändert worden ist, auch das Gesetz verändert worden ist. Das heißt, das alte Gesetz gilt dann für das neue Priestertum nicht. Denn da ist ein höheres, ein bleibendes, ein ewiges Gesetz, das Gesetz der Gnade, vorhanden. Und in diesem ist alles andere eingeschlossen. Es geht hier auch um die Beweisführung und hier wird ja dargestellt, das irdische Priestertum, das in der Entwicklung des Volkes Israels zum Vorschein kam, die Kinder Abrahams bis hin zu Jakob, Israel, 12 Stämme, die daraus hervorgingen und einer ist der Stamm Levi. Levi wurde berufen, dieser Stamm, den Priesterdienst in der Stiftshütte und im Tempel zu versehen. Und es wurden immer wieder verantwortliche hohe Priester erbeten und gewählt, weil eben die hohen Priester ja nur Menschen waren und immer wieder starben. Sie mussten ersetzt werden. Aber die Beweisführung im Hebräerbrief ist, schaut auf den Abraham, der ja der Vater ist des Glaubens und dieses Werdegangs. Gott hat ihn berufen, damit auch das irdische Priestertum daraus hervorgeht. Aber er wurde gesegnet, 1. Mose 14, durch Melchisedek. Und hier wird gesagt, derjenige, der gesegnet wird, ist kleiner als der, der segnet. Also ist das Priestertum, das verglichen wird mit Melchisedek, höher als das, was durch Abraham, Isaak, Jakob und Levi offenbar wurde. Somit löst das höhere Priestertum das niedrige ab. Darum geht es hier in der ganzen Betrachtung des Hebräerbriefes, dass sich niemand mehr an irgendetwas anderem orientiert als an dem hohen Priester Jesus. Denn die Schrift sagt, und so hat es Johannes auch in seinem Brief gesagt, wer ihn hat, der hat alles. Dem fehlt absolut nichts. Und ich werde einige Ausführungen auch darüber machen, um es deutlich zu machen, dass in Christus wirklich alles ist. Und wer versucht, noch etwas daneben herzumachen, weicht von der Gnade ab. Und viele, besonders auch aus Israel, waren versucht und sind bis zum heutigen Tag viele versucht, beides miteinander zu vereinen. Das niedrige Priestertum und das absolut ewige Priestertum. Es gibt aber keine Vereinigung dazwischen, sondern es ist eine Ablösung des Niedrigen von dem Höheren. Und das Höhere ist ewig, das Niedrige war nur zeitlich. Deswegen dieser Name Melchisedek, der ja oft in der Schrift genannt wird, auch im Psalm 110, weil dieser Melchisedek, von ihm sagt man, er hatte kein Anfang, kein Ende, man kennt sein Geschlechtsregister nicht. Und so ist das neue Priestertum in Jesus Christus auch, denn er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit schon gewesen. Und er ist nicht nur Priester der Gerechtigkeit, sondern er ist auch König des Friedens. Er vereint beides in sich. Das sollte deutlich gemacht werden. Darum muss sich das Niedrige vor dem Höheren beugen und dem Höheren Recht geben. Und das wurde beschrieben darin, dass Abraham, aus dem ja das Priestertum dann kommen sollte, dass er sich gebeugt hat vor dem Höheren und gab den Zehnten von allem. Er gab sein Opfer. Er anerkannte sozusagen das, was dort kommen würde, nämlich die Offenbarung des Sohnes Gottes. Darum steht auch im Johannesevangelium, Abraham sah den Tag Jesu und freute sich. Er freute sich nicht deswegen, um das, was aus seiner Linie kam, vor Gott auszubreiten, zu sagen, schau, ich bin der Vater der Erzväter und des Volkes Israel und des Priestertums, sondern um sich vor dem zu beugen, der über allem steht und eine ewige Erlösung bringt. Und im 7. Kapitel wurden einige Kriterien ja angesprochen schon, woran das zu erkennen ist. Einiges habe ich genannt. Und dann haben wir gelesen, auch ist es eine Begründung, dass im alten Priestertum viele Priester werden mussten, hohe Priester, weil der Tod sie nicht bleiben ließ. Im Gegensatz zu dem neuen Priestertum in Gottes Sohn, er bleibt ewig. Sein Priestertum ist unvergänglich, darum ist es der einzige Maßstab zum ewigen Leben, der da gilt. Jesus Christus, und hier heißt Christus, heißt ja auch gesalbt, das heißt Messias, Jesus der Gesalbte, ist ein hoher Priester, so wird er genannt, nach der Ordnung Melchisedeks. Und ich habe eben schon versucht zu erklären, was das bedeutet. Weil er ja den Segen für alle Glaubenden, und zwar woher, bringt direkt vom Thron des Vaters. Ohne weitere Mittel. Alle, die glauben, die bekommen den Segen direkt vom Thron des Vaters, weil er der hohe Priester ist, der vor dem Thron des Vaters erscheinen konnte, und er vertritt uns. Er vertritt uns und bittet für uns, haben wir gelesen. Direkt vor dem Thron des himmlischen Vaters. Kein Priester nach der Ordnung Aarons, das wird immer unterschieden, Priester nach der Ordnung Melchisedeks oder Priester nach der Ordnung Aarons, konnte in das himmlische Heiligtum eingehen und Vermittlerfunktion für die Gläubigen in Israel vollführen. Keiner. Sie waren sterblich, der Tod hat sie nicht leben bleiben in dieser Welt. Sie mussten also stets ersetzt werden. Aber Jesus, nach der Ordnung und Weise Melchisedeks, ist bleibend, weil unsterblich. Hier verstehen wir, wo wir eigentlich hinschauen müssen und an wen wir uns halten müssen. Nicht mehr an das Priestertum nach der Ordnung Aarons, das müssen die machen, die Jesus noch nicht kennen, sondern nach dem Priestertum Jesu, nach der Ordnung Melchisedeks, an ihn, weil alles, was er tut, aus der Ewigkeit für die Ewigkeit ist. Er ist der Einzige, der die Vollmacht hatte, direkt vor dem Thron des Vaters zu erscheinen und für uns im Gebet einzustehen. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Das kündigte der Herr Jesus ja bereits schon an, als er vor dem hohen Priester stand und verurteilt wurde. Ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Da bin ich, der hohe Priester, wollte er sagen. Und da, wo der hohe Priester ist, da ist Versöhnung. Da, wo der ist, der Mittlerfunktion für uns einnimmt, zu dem und dahin müssen wir uns wenden. Die Tatsache, dass Jesus Christus direkt an der Lebensquelle, alle Quellen strömen aus Gott, an der Schöpfungsquelle steht oder sitzt, soll allen Gläubigen in jeder Lebenslage Zuversicht und Mut geben, nicht mehr eine andere Hilfsquelle aufzusuchen als diese. Aufzuhören, jegliche Hilfsquellen, die Leben versprechen, hinzuhören, anzunehmen, zu suchen, sondern allein diese. Die Tatsache, dass hier der Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks direkt vor dem Thron Gottes steht, soll uns zeigen, hier kommt alles her. Hier kommt alles her. Woanders brauchen wir nicht mehr zu suchen. Nicht das Leben wieder, wie sagten es ja die Engel nach der Auferstehung Jesu zu den Frauen, die zum Grab kommen. Was sucht ihr das Leben oder den Lebendigen bei den Toten? Hört auf, wieder zu den Toten zu laufen, sondern geht zu dem Lebendigen. Das irdische Priestertum war ja mit Tod umgeben. Wir haben gelesen, man musste ja auch ständig immer wiederholen, alles wiederholen, was man gemacht hat. Es hörte nie auf. Und die Leute, die starben auch dahin. Was sucht ihr das Leben bei den Toten? Sucht es bei dem, der lebt in Ewigkeit. Nicht irdische Priester sollen unsere Hoffnung sein, irdische Mittler, sondern der direkte Zugang zum Vaterherzen. Wir kennen das Angebot in unserer Welt, wo es viele Mittler gibt, wo viele Mittler vorgeschlagen werden in den Religionen, in den Heiligen, die man davor stellt und sagt, den musst du haben und wenn du den hast, der wird für dich sprechen. Nein, das soll nicht sein, sondern es ist der direkte Zugang zum himmlischen Vater gegeben in Jesus Christus. Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern, ich sage jetzt nicht mehr, dass ich für euch hier auf der Erde beten muss, sondern jetzt könnt ihr direkt beten zum Vater. Damit wollte er sagen, ich mache jetzt den Weg frei und alles, was nötig ist für euer Leben, kriegt ihr direkt vom Vater. Da müsst ihr euch hinwenden und da erfüllen lassen. Denn was aus der Ewigkeit kommt, das ist vollkommen und das bleibt auch vollkommen. Dazu kann man auch nichts mehr erarbeiten, es vollkommener machen, sondern es bleibt in sich, wie es ist. Es ist ein Geschenk. Jesus ist allein der Weg, auf dem wir zu dieser Beziehung zum Himmelsthron kommen. Er ist und bleibt der Fürbittende für uns vor dem Vater, damit wir Beschenkte bleiben. In Johannes 3 sagte der Herr, ihr könnt das ja auch mitlesen, wenn ihr wollt, in Vers 13, niemand ist gen Himmel aufgefahren. Also das heißt, die Vertreter des alten Priestertums konnten dort nicht hin. Außer dem, der vom Himmel gekommen ist. Nur der konnte wieder dorthin, nämlich der Menschensohn. Und das ist der Maßstab. An ihn müssen wir uns halten. Niemand kann sich von der Erde in den Himmel hineinschwingen, auch nicht durch die Gebote, durch die Gesetze, durch das Probieren, besser zu werden. Niemand kann sich hineinschwingen, sondern er kann nur beschenkt werden von dem, der aus dem Himmel kam und wieder hineinging, von dem direkt vor dem Thron des Vaters durch die Kraft des Heiligen Geistes. Denn dieser, der Ewige, er ist der Einzige, der das Erste und auch das letzte Wort hat. Er ist derjenige, der wahre Hilfe, und zwar bleibende Hilfe, gibt und geben will. Auf diesen Segenszustand am Thron des himmlischen Vaters direkt dahin bitten zu können und Hilfe zu erlangen, das sprach der Herr, und ich lese uns das nochmal, wie er mit dem Kaiphas redete, in Matthäus 26, Vers 64. Er ging gar nicht auf diese Vorwürfe ein, sondern sagte einfach, wenn du leben willst, ich übersetze das mal, dann halte dich an den, der vom Himmel gekommen ist und wieder zum Himmel fährt. Sonst wirst du kein Leben haben, auch wenn du Priester bist, auch wenn du hoher Priester bist. Du wirst nicht zum Leben durchdringen. Kapitel 26, Vers 64, als Jesus gefragt worden ist, bist du der Sohn Gottes? Du sagst es, ich sage euch aber noch was dazu. Von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Das wollte der hohe Priester nicht. Er wollte das alte Priestertum beibehalten. Er zerriss sein Kleid und er verurteilte den Sohn Gottes, der für uns gekommen ist, um den Weg frei zu machen zum himmlischen Vater. Jesus kündigte also gleichsam an, das alte Priestertum, lieber Kaiphas, ist in der Gabe Gottes überholt. Jetzt musst du dich an das Neue halten, sonst kommst du nicht durch. Diese Tatsache wurde dann auch wiederum ausgesprochen und in Jerusalem sichtbar gemacht. Und zwar deutlich gemacht, dass diese Tatsache, das, was Jesus gesagt hat, weder irdisch war, noch fehlerhaft war, sondern vollkommen. In der Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 55, da wo es um das Zeugnis des Stephanus ging, der sich ganz zu dem neuen Weg bekannte. Und was heißt denn neuer Weg? Neuer Weg heißt, ich lasse das Alte, ich mache nicht beides. Neuer Weg mit Jesus Christus heißt, ich bringe keine Opfertiere mehr zum Tempel. Ich lasse mich auch nicht mehr von dem irdischen hohen Priester versöhnen, sondern ich halte mich an den Neuen, ich spare mein Geld für die Opfertiere, weil mich ein Tier in Christus für mich geblutet hat. Das wollte dieser Stephanus sagen. Und als man ihm das Übel nahm und steinigte, dann rief er ja aus und gab dieses Zeugnis, was Jesus schon vor Kaiphas genannt hat. Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Er ist also der hohe Priester. An den müssen wir uns halten. Das ist die Erfüllung auch von dem, was ja im Psalm 110, Vers 1 schon gesagt ist, in dem Psalm Davids. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Und in Vers 4, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedek, setz dich zur Rechten. das Alte ist vergangen, das gilt auch hier, siehe, es ist alles neu geworden. Das betrifft also auch das Priestertum und das betrifft auch den Glaubensweg. Alles, was zuvor war, war nur ein Schatten von dem Vollkommenen. Aber der Schatten ist jetzt vergangen, sondern das Licht des Lebens ist aufgegangen. Diese direkte Beziehung zum himmlischen Vater durch Jesus Christus, dem Messias, dem ewigen Hohenpriester, und ich betone das immer wieder mal, zeigte der Herr auch in dem Rettungsauftrag oder diesem Wort nach der Auferstehung, wo er gesagt hat zu den Frauen am Grab, zu Maria Magdalena, da sprach er als der Menschensohn: Ich gehe zu meinem und zu eurem Vater. Sagt das bitte den Jüngern, zu meinem und eurem Gott. Das heißt also, wir sind jetzt auf gleicher Ebene. Es ist mein und euer Vater. Der Menschensohn sagt, es ist mein Vater und euer ist es auch. Es ist mein Gott, euer ist es auch. Wir haben jetzt eine Stufe erreicht. Die ist für euch jetzt offen und da sollt ihr leben, auf dieser Einheitsstufe. Geh hin und sag den Jüngern das. Die Beweisführung also für das ewige und somit himmlische Priestertum nach der Ordnung Melchisedeks ist diese Tatsache. Wer unverhüllt vor dem himmlischen Vater und seiner blendenden Herrlichkeit erscheinen kann und bitten kann und all denen, die auf Erden in Hoffnung das Leben suchen kann, suchen und beschenken, sie beschenken kann, derjenige verdient unser ganzes und alleiniges Vertrauen. Wir vertrauen auf nichts anderes mehr als auf diesen. Wer vor Gottes Angesicht stehen kann, dem müssen wir vertrauen. Das wollten hier der Schreiber des Hebräerbriefes auch deutlich machen. Denen, die schwankend waren, ach, wir müssen ja noch das machen und jedes machen und dies Gesetz noch beachten und jenes Gesetz. Verlasst euch auf den, der vor Gott stehen kann und nicht vergeht. Der gesagt hat, er ist euer Vater und mein Vater, er ist euer Gott und mein Gott. Denn wenn ihr ihn habt, dann habt ihr etwas, was so vollkommen ist, dass es nicht mehr vollkommener sein kann. Zu ihm müssen wir also uns halten, bei ihm müssen wir bleiben, ihm müssen wir auch alles vertrauensvoll sagen, denn mit wem wollen wir denn sonst noch reden, der uns verstehen kann und unsere Worte vor dem himmlischen Vater ausbreiten kann? Wir wenden uns doch gleich an die richtige Adresse, nämlich da, wo es direkt zum Vaterherzen geht, da sollen wir unser ganzes Herz ausschütten, so steht es auch in einem Psalm. Liebe Leute, schüttet euer Herz vor Gott aus. Wir reden ja manchmal viel zu viel von uns zu anderen Menschen. Die können uns ja auch gar nicht helfen. Wir versuchen uns mit der Kneifzange in eine bestimmte Form zu bringen, in der Hoffnung, dass wir Gott besser gefallen. Klappt auch nicht. Aber wir dürfen unser Herz ausschütten vor dem, der vollkommen ist und vollkommen macht alle, die an ihn glauben. Und da ist unsere Hilfe. Ich lese uns nochmal Vers 24 und 25 aus dem Kapitel 7. Dieser aber hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Das heißt also, die Seligkeit ist unendlich, die derjenige bekommt, der zu ihm kommt und ihm vertraut. Denn er lebt ja für immer und er bittet für sie. Das ist also sehr entscheidend. Hier sind die Worte des erhöhten Herrn noch verständlicher, die er vom Himmel her zu Johannes sagte, der sie dann weitergeben sollte in Offenbarung 1, 17 und 18, wo er sagt, ich bin das A und das O. ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Das sollte dann natürlich auch für die folgenden Sendschreiben der Gemeinden heißen, an wen wollt ihr euch denn sonst wenden? An denen, der das erste Wort hat und zwischendrin auch noch ein Wort, oder der auch das letzte Wort hat? Haltet euch an den, der auch das letzte Wort hat, denn das letzte Wort ist immer das entscheidende und richtige Wort. Siehe, ich war tot, nun bin ich lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Hier verstehen wir also diese Vollmacht, diese Absolutheit, wo jegliche Suche nach Heil und Verbesserung des eigenen Lebens aufhört. Denn besser als das, was Jesus für uns gemacht hat, kann es nie werden. Sein Leben ist das Beste und das durch den Heiligen Geist in den Kindern Gottes ist dieses Leben das absolut Beste. Mit Auswirkung noch auf das, was hier bleibt, den äußeren Menschen. Aber eine andere Form, den äußeren Menschen in die richtige Richtung zu kriegen, als durch das beste Leben, klappt nie. Da haben andere, auch Israel, schon tausende Jahre probiert, das zu schaffen und haben es nicht geschafft. Das klappt nie. Eine andere Form des äußeren Lebens kann nur durch Prägung des besten Lebens des hohen Priesters Jesus geschehen. Hier ist also alles schon im Alten Testament vorgeschattet gewesen in Melchisedek, der da erschien und Abraham segnete. Hier ist der Bessere, nicht Abraham, was da rauskommt aus Abrahams Linie, sondern Melchisedek. Hier ist das Bessere. Und dieses Bessere ist im Opfer auf Golgatha erschienen. Er ist der Vollender aller Dinge. Denn er heiligt, so lesen wir auch in Römer 1, Vers 4, seitdem er auferstanden ist von den Toten. Er heiligt alle, die an ihn glauben. Und jetzt betone ich es nochmal, er heiligt alle, die an ihn glauben. Nicht die Gläubigen heiligen sich, sondern er heiligt alle. Und das ist ein wichtige Schau für das persönliche Leben. Zum einen kommt da eine große Freiheit von dem Menschen auf und zum anderen ein Glück, dass Gott in Jesus Christus mein Leben so prägt, dass es ihm gefällt. Er tut es, nicht wir machen es. Im jüdischen Sinne war die Reinigung und die Heiligung des Lebens und Heiligung von den Übertretungen des Gesetzes nur durch ein stellvertretendes Tieropfer möglich, was man aber ständig neu brachte, in der Hoffnung, dass nun endlich mal es besser wird mit einem und dass man nicht schon wieder ein Opfer bringen muss. Aber nein. Immer mehr Opfer musste man bringen, weil man immer mehr Versagen bei sich sah. Wie es Paulus sagt, je mehr ich das Gute will, desto mehr mache ich das Schlechte. Da kommt hervor, dass ich nichts Gutes vollbringen kann. Und da muss ich schon wieder ein Opfer bringen. Nun ist durch die Überwindung des Todes in diesem, ich sag mal Melchisedek, nach der Ordnung Melchisedeks, die Heiligung in die Hand des Herrn gelegt, und zwar auf das Ewige hin. Wer den Tod überwinden konnte, stirbt nicht mehr und ist befähigt, immer da zu heiligen, immer da das Vollkommene zu geben, anderen das Leben zu schenken. Wer den Tod überwunden hat und stirbt nicht mehr, ist der Schenkende und an den müssen wir uns halten. Der zweite Punkt, Jesus bittet für uns, haben wir gelesen. Der Herr ist nicht nur ein Fürsprecher für schwache oder angefochtene Menschen zu einem Mal, dass sie ein bisschen stärker werden, sondern er ist auch der Tröster für die zukünftigen Zeiten. Denn solange wir auf Erden leben, haftet uns die äußere, und ich habe das ein wenig schon angesprochen, Unvollkommenheit an. Nach dem äußeren Menschen sind wir absolut nicht vollkommen. Da gibt es so vieles zu bemängeln. Sie soll aber die äußere Unvollkommenheit, und darum betet Jesus für uns, nicht mehr ein Hindernis zum Dienst für ihn auf dieser Erde werden und sein. Das heißt also, die Jünger werden gesandt, nicht mit der Option, und sieh mal zu, dass du deine Ecken und Kanten unter die Füße kriegst, damit du mir besser dienen kannst, sondern halte dich zu mir, dann wirst du für den Auftrag auch die entsprechende Fürsorge der Kraft kriegen, dass der Auftrag durch dein Negatives, was in deinem alten Leib ist, nicht verhindert werden kann. Dafür betet Jesus. Das heißt also, auch hier müssen wir uns nicht selbst in eine Form und Fassung bringen, sondern in der Gemeinschaft mit dem hohen Priester leben. Bei ihm sein. Er prägt unser Leben für seinen Auftrag. Darum bittet er. Und der Apostel Paulus hat das ja auch bekannt. Er hat ja nicht gesagt, dass er nun ein total vollkommener Mensch ist, äußerlich gesehen, sondern er sagt ja außen, da schleife ich noch so vieles mit, was überhaupt nicht passend ist. Und dennoch hat er im Auftrag Jesu Apostel sein können, weil er sich an den hielt, der ihn erlöst hat und vollkommen gemacht hat. In Philipper 3, Vers 12, sagt er nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Damit, da spricht er nicht von dieser Vollkommenheit, die der Sohn Gottes gebracht hat in Ewigkeit, sondern da spricht er von seinem äußeren Menschen, von dem, was hier bleibt. Da war er noch nicht vollkommen. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich, und jetzt kommt der Satz, manchmal wird es anders übersetzt, von Christus Jesus ergriffen bin, nachdem ich von Christus ergriffen bin. Er hat mich, der hohe Priester, ergriffen und deswegen will ich das zulassen, was er für mich vollbracht hat, das heißt nachjagen, er wird die Veränderung vornehmen. Ich schätze mich noch selbst noch nicht, dass ich es ergriffen habe. Eins sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das heißt also, ich halte mich an den hohen Priester. Er versöhnt mich komplett. Er versorgt mich komplett. Er tröstet mich komplett. Er macht alles komplett zu seines Namens Ehre. Wir könnten daraus also den Umkehrschluss machen, so wie es auch bei etlichen in der Hebräer war. Wenn dies nicht, obwohl du an Jesus glaubst, du hast einen Auftrag gekriegt, nicht eintrifft, dass du den Auftrag durchführen kannst, liegt es nicht daran, dass der hohe Priester dich nicht versöhnt hat und dass er dich nicht beschenken will, sondern dass du dich weigerst. Daran liegt es, dass du dich weigerst, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich rede hier auch ein Stück aus der Erfahrung. Es ist ja viel einfacher, mich ins Mittel zu setzen, etwas für Gott zu tun, anständiger Mensch zu werden, die Gebote zu beachten und so weiter. Da kann ich mir ja noch einen gewissen Ruhm einschreiben. Es ist aber viel schlimmer für den natürlichen Menschen, sich ganz an Jesus zu verlieren. So wie es Jesus sagt, nicht? Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Der verliere sich ganz an den hohen Priester, damit er das Werk tun kann, was vollkommen ist und komplett ist. Hier ist doch die Antwort auf alle Fragen. Hier ist doch auch die Kraft, als Christ hier leben zu können. Die ständige Fürbitte für noch unvollkommene, sündige Menschen, die aber Gott Raum gegeben haben in ihrem Herzen, die vollführt der Herr. Das heißt ja also, wir lesen den ersten Johannesbrief, Kapitel 2, im ersten Vers, da redet Johannes von den Gläubigen. Wenn die Gläubigen aber, doch weil sie äußerlich ja noch unvollkommen sind, sündigen, was passiert? Ja, wir haben einen Fürsprecher. Da gehen wir jetzt nicht mit einem Handbuch ans Werk, um irgendwie uns selbst umzugestalten, sondern wir gehen zu dem Fürsprecher und bitten ihn, dass er uns bewahrt, dass wir nicht wieder in dieselbe Sünde fallen. Denn er hat alles vollbracht. Er spricht direkt vom Thron des Vaters aus. Trotz unserer äußeren Unvollkommenheit gibt es also, und das ist auch in der Fürbitte mit integriert, gibt es keine Verdammnis mehr. Trotz der äußeren Unvollkommenheit, wie es Paulus von sich aus sprach, gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Im Römerbrief blättert das der Apostel auf durch den Heiligen Geist und schreibt Folgendes. Ich lese da mal Vers 1 und dann Vers 34 im 8. Kapitel. Römer 8. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Allerdings, wir müssen ja sagen, unserem äußeren Leben nach gibt es viel Verdammendes. Denn Verdammnis gibt es über alles, was nicht mit Gott zu tun hat. Jede Sünde zieht den Tod auf sich, so lesen wir in der Schrift. Verdammnis. Aber nun steht hier, die in Christus Jesus bei dem hohen Priester sind. Da gibt es nichts mehr Verdammliches, was sie trennen könnte. Das heißt also, das Äußere, was noch verdammlich da ist, das wird geprägt durch den Heiligen Geist, dass es gefügig werden muss, nach dem Willen des Vaters zu leben. So, wir könnten viele Stellen dort anführen, dass wir deswegen nicht mehr verpflichtet sind, der Sünde zu dienen und dem Fleisch zu dienen. Das ist die neue Freiheit, gebunden in dem hohen Priester. Vers 34, die Frage, wer will denn verdammen? Christus ist hier, der das neue Priestertum, der hohe Priester, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist. Der, und jetzt kommt es wieder, wo ist er? Er ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Da ist er. Und wo er ist, da müssen wir uns auch hinwenden. Zu diesem Priester, zu diesem Priestertum. Und er will uns beschenken und sagt, wenn du bei mir bist, es gibt nichts Verdammliches mehr an dir, obwohl du noch äußerlich so viele Fehler hast. Und die Fürbitte beinhaltet noch etwas. Und das dürfte uns dann auch trösten, nicht gleichgültig werden lassen, aber trösten. Dass sogar die Sünden, die wir nicht erkannt haben, dass diese getilgt worden sind. In Psalm 19 betet ja David, Herr, vergib mir auch die verborgenen Fehler. Wenn wir nur in der Verbindlichkeit mit Gott und Jesus Christus leben könnten, wenn wir alle Sünden bekennen müssten, würde es nie zur Verbindlichkeit mit Gott kommen. Die Palette unserer Verfehlungen wäre so lang, dass wir unser ganzes Leben damit zu tun hätten, zu bekennen und würden überhaupt gar nicht für Jesus hier leben können. Darum diese Fürbitte, auch für die Dinge, die wir gar nicht kennen. Wir haben im ersten Johannesbrief gelesen, wenn wir doch gesündigt haben, dann haben wir einen Fürsprecher, dann bekennen wir die Sünde. Aber heißt das, dass ich nicht woanders auch gesündigt habe? Doch, die Sünden, die wir nicht kennen, sind viel größer an Zahl als die wir kennen. Wir kennen ja immer, wir sagen so die Spitze des Eisberges, aber nicht den ganzen Eisberg. Wir kennen nur die groben Dinge, die wir auch bei anderen beobachten. Aber die feinen Dinge in Gedanken, in Empfindungen, kennen wir nicht. Und doch hat der hohe Priester sie getilgt mit seinem Opfer. Und doch nimmt der hohe Priester uns unter seine Führung, obwohl wir ihm diese nicht bekennen können im Detail. Verstehen wir? Er bittet für uns Er setzt sich total für uns ein. Wenn wir nur dienstfähig vor Gott sein könnten, wenn wir alle Fehler, also und Unzulänglichkeiten aufdecken und bekennen können und dass sie uns vergeben würden, wäre ein Gottesdienst nicht möglich. Das sollten auch hier die Hebräer neu kennenlernen. Vorher haben sie ja immer nur, wofür haben sie Tieropfer gebracht? Für das, was sie als Sünde verstanden haben. Aber heißt es, dass sie wirklich alle Sünde verstanden haben? Im Matthäus-Evangelium sagt der Herr, nein, ich sage euch mal was anderes. Sünde ist auch noch viel tiefer zu sehen. Du denkst, du hast keinen umgebracht und brauchst kein Opfer dafür bringen. Ich sage dir, du hast gesagt, du Narr, du Racher, du hast ihn umgebracht. Dafür hättest du ein Opfer bringen sollen. Hast du nicht gemacht, weil du gar nicht erkannt hast, dass das Sünde ist. Dass das Todsünde ist. Versteht ihr? Der Gott sieht das noch viel tiefer als wir. Wir sehen immer nur das Oberflächliche. Aber das sollen wir dann schon bekennen und uns reinigen lassen. Zum einen erkennen wir aus unserer begrenzten Sicht heraus nicht alles, wie es erkannt werden muss. Paulus schrieb ja auch in diesem hohen Lied der Liebe, 1. Korinther 13, da sagte er dann, jetzt erkennen wir es nur stückweise. Aber erst, wenn wir beim Herrn sind, dann erkennen wir, wie wir jetzt schon erkannt worden sind. Das heißt, Gott hat uns schon ganz anders erkannt, wie wir uns noch gar nicht erkennen können und wie wir die Dinge noch gar nicht erkennen können. Das Ausmaß der Versöhnung des Neuen durch das neue Priestertum erkennen wir erst, wenn wir dann beim Herrn sind. Das ist noch viel größer. Deswegen gibt es dort ein ewiges Halleluja im Himmel. Ohne, das hört gar nicht mehr auf. Einfach aus dem Grunde, weil es so überwältigend ist, wie wir es nie gedacht haben. Eine so große Herrlichkeit. Denn für das Maß unserer Sünde, weil wir fortwährend gesündigt haben und leider doch oft noch tun. Denn ein schlechter Baum kann niemals gute Frucht bringen. Er bringt kontinuierlich schlecht, schlecht, schlecht, schlecht, schlecht, immer wieder schlecht. Alles ist schlecht. Vor Gott, vor den Menschen nicht. Da ist ja sogar manche Sünde gut. Ja, da sagt man, ja, das ist alles gut und in Ordnung, mach ruhig weiter so. Aber vor Gott ist nichts gut. Da ist alles schlecht. Und das musste alles getilgt werden. Also zum einen können wir gar nicht erkennen aus unserer begrenzten Sicht, was alles Sünde ist. Darum sagt der Apostel Paulus auch Folgendes, und ich freue mich an dem Wort, es tröstet mich, es nimmt uns aus der Verantwortung für das Handeln des Nächsten, wo er sagt in 1. Korinther 4, Vers 5, richtet nicht vor der Zeit. Er hätte sagen können, passt auf, ihr habt gar keine Ahnung. Wartet ab, bis der Herr kommt. Er macht offenbar auch die Gedanken des Herzens. Da könnt ihr gar nicht hingucken und ihr beurteilt es einfach. Richtet nicht vor der Zeit. Denn ihr seht das gar nicht, worauf es wirklich ankommt. Ja, wenn wir es dann erkennen in Ewigkeit, werden wir dankbar sein, dass der Herr uns auch nicht verworfen hat, sondern immer wieder für uns gebeten hat, dass wir bei ihm bleiben und von ihm beschenkt werden. Jesus ist ein solcher hoher Priester, der unaufhörlich vor dem himmlischen Vater für uns eintritt und alle erkannten und unerkannten Verfehlungen aus dem Mittel tut. Warum? Weil er für alle Sünden sein Leben gegeben hat, für alle. Für die, die wir kennen und die wir auch nicht kennen oder noch nicht kennen. Wir können deshalb auch bitten und empfangen, weil Jesus durch sein Bitten für uns empfangen hat, was er uns zum Leben weitergeben will. Leben und volle Genüge. In 1. Johannes 3, Vers 22 steht in diesem Zusammenhang, 1. Johannes 3, 22. Und was wir bitten, das werden wir von ihm empfangen. denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Jetzt könnten wir gleich sagen, stimmt denn das? Halten wir denn alle Gebote? In Christus haben wir alle Gebote gehalten. Wir sind mit ihm auferstanden. Darum sind wir auch mit ihm in die Vollkommenheit genommen. Wir haben alles in ihm gehalten. Sein Geist in uns ist vollkommen. Und darum können wir in diesem Aufwärtsleben zum Herrn hin bitten und wir werden es empfangen. Denn wir halten seine Gebote. Nicht wir versuchen, sie zu halten und wir versuchen zu tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Wir tun, was vor ihm gefällig ist. Also wohlgefällig ist alles, was er aus dem neuen Leben wirkt, ist und bleibt wohlgefällig. Da haben wir auch gar keinen Zugriff, weil der Zugriff ist nicht möglich von uns auf das Neue. Sonst könnten wir es ja kaputt machen. Das können wir nicht. Das Leben aus Gott, da haben wir keinen Zugriff. Wenn es in uns wirkt, ist es vollkommen in sich. Vollkommen in sich. Und darum auch immer wieder das Ringen hier im Hebräerbrief, dass keine Rückschau gehalten werden soll zu religiösen Formen in der Vergangenheit, sondern zu dem Vollkommenen hin. Denn Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, alles zu erfüllen. Ich löse nichts auf, sondern ich erfülle alles. Und wo ich Wohnung gemacht habe im Herzen, bin ich der Erfüller da drin und somit hat der andere mit mir zusammen das auch erfüllt. Und ich werde ihn leiten in alle Wahrheit. Darum schreibt Paulus auch in Galater 5, in Vers 23, gegen solche, die mit dem hohen Priester in Verbindung stehen, ist das Gesetz nicht mehr. Ist nicht mehr. Denn dann müsste ja Christus in uns beurteilt und verurteilt werden. Und das ist nicht so. Gegen diese ist das Gesetz nicht mehr. Sondern sie leben aus der Vollkommenheit, für die Vollkommenheit, wiewohl der äußere Mensch die Vollkommenheit nicht hat, aber er wird benutzt von der Vollkommenheit, dass er gewisse Tritte hier tun muss zur Ehre Gottes, bis er stirbt, bis er abgelegt wird. Also in Christus haben wir beides, die Erfüllung der Gebote und die fortwährende Kraft zum geistlichen Handeln und fortwährende Vergebung, auch im Blick auf den äußeren Menschen, damit er gebrauchsfähig bleibt für die Wege des Herrn. Und weil der Herr im Himmel für uns bittet und nicht auf Erden, kann er geben und austeilen, was himmlisch ist. Und zwar über alles, wie sagt es Paulus, über all unser Bitten und all unser Verstehen. Das heißt, eine Dimension, die da oben drüber ist. Und dem gebührt alle Ehre. Das Letzte, ein für alle Mal, das müssen wir uns auch noch kurz erläutern. Wir haben in den Versen 26 bis 28 gelesen. Denn einen solchen hohen Priester mussten wir auch haben. Einen, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sündern geschieden und höher ist als der Himmel. Er hat es nicht nötig, wie jene hohen Priester täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes, denn das hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Denn das Gesetz macht ja Menschen zu hohen Priestern, die Schwachheit an sich haben, dies Wort des Eides aber, das erst nach dem Gesetz von Gott gegeben worden ist, setzt den Sohn ein, der ewig unvollkommen ist. Also Jesus Christus bedarf nicht der Wiederholung seines Opfers, sondern sein Opfer ist ein für allemal gültig. Im Gegensatz zu den hohen Priestern, wir haben gelesen, die mussten erstmal für sich immer opfern, bevor sie für das Volk eintreten konnten und für sie opfern. Das muss Jesus Christus nicht. Er muss nicht wiederholt für sich oder für sich, weil er unsere Sünden auf sich nahm, opfern und dann somit für uns, sondern das Opfer, das er brachte, hat ewige Gültigkeit. Deswegen ist es nicht richtig, wenn jemand sein äußeres Versagen registriert und verzagt. Damit gibt er dem Herrn nicht die Ehre, sondern er erkennt es, sein äußeres Versagen, hält sich aber gleich an den, der das einmalige Opfer gegeben hat und sagt, Herr, danke, dass du mir vergeben hast und vergibst. Ich will dir leben. Stärke meinen Glauben. Jesus, der Melchisedek des Himmels, ist also heilig, unschuldig, unbefleckt und er ist von den Sündern abgesondert. Das ist so wunderbar, das auch zu sehen, was Jesus mit uns gemacht hat. Er hat in Johannes 17 gesagt zu den Jüngern, die sind nicht mehr von der Welt. Die sind abgesondert. Die sind abgesondert. Sie sind auf ein anderes Lebenspodest gestellt. So einen hohen Priester mussten wir haben. Und dieser hohe Priester macht das mit denen, die er versöhnt, genauso. Er sondert sie ab von den Sünden. Darum betete Jesus, ich bitte, Vater, dass du sie nicht aus der Welt wegnimmst. Sie sind ja, die sind nicht von der Welt, so wie ich auch nicht. Sondern bewahre sie, damit sie ein Zeugnis von dieser Absonderung, von dem neuen Leben sein können, für diejenigen, die auf der Suche sind nach diesem Leben. Darum sind alle also, die ihm vertrauen, auch ein für allemal, weil er heilig, unbefleckt ist, unschuldig, heilig, unbefleckt, unschuldig und von den Sündern abgesondert. Was bedeutet denn das? Von den Sündern abgesondert, das heißt von dem ewigen Gericht abgesondert, was über die Sünder ausgesprochen wird. Ewig abgesondert von der Verdammnis. Sie sind, wie der hohe Priester, nach der Ordnung Melchisedeks auf ewig heilig, gerettet und für Gott abgesondert. Noch einmal Römer 8, was sagt der Apostel Paulus hier durch den Heiligen Geist? Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Nichts. Abgesondert. Da kann uns nichts mehr scheiden. Oder wie es in Johannes 10 der Herr sagt, niemand kann diese Schafe aus meiner Hand reißen. Christus lebt und bittet immer für seine Glaubensschar. Darum ist es nicht nötig, einen anderen hohen Priester oder ein anderes Priestertum zu suchen oder diesem dienen zu wollen. Weder ein hoher Priester der Vergangenheit, noch solche Angebote in der Gegenwart von Mittelsmenschen oder Männern, noch für die Zukunft ist das nötig und geboten. Melchisedek ist da, der himmlische, und er bleibt ewig. Und er bittet für uns. Es ist also eine Aussage, die den damaligen Hörern des Hebräerbriefes, an die er das geschrieben ist, eine Radikalität von ihnen verlangte, sich zu entscheiden, was willst du tun? Willst du dem alten Priestertum weiter nachfolgen? Willst du den Geboten, den Gesetzen nachfolgen? Oder willst du dem Vollkommenen in deinem Herzen Raum geben? Denn das Hinken auf beiden Seiten bringt ja nicht zum Ziel, machte die Leute nicht froh. Aber sie standen immer zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Da war der Tempel, da liefen die Leute jeden Tag hin und brachten Opfertiere. Hier haben wir die Botschaft der Gnade. Was machen wir? Sollen wir beides machen? Nein, haltet euch an den neuen hohen Priester. In ihm habt ihr wirklich alles. Christus ist der Vollkommene und macht alle vollkommen, die ihm vertrauen.